Willkommen im Sagencast. Heute die vierte Folge des Herakles erste Taten. Die Gestalten waren verschwunden und der Sinnende wieder allein. Er war entschlossen, den Weg der Tugend zu gehen. Bald fand er auch Gelegenheit, etwas Gutes zu tun. Griechenland war damals noch voll von Wäldern und Sümpfen, die grimmige Löwen und andere Ungeheuer durchstreiften. Das Land von diesen Untieren zu säubern und von Räubern zu befreien, die dem Wanderer in den Einöden auflauerten, galt als größtes Verdienst. Zu den Seinigen zurückgekehrt, hörte Herakles, dass auf dem Berge Kithäron, an dessen Fuß die Herden des Königs Amphitryon weideten, ein entsetzlicher Löwe hause. Der junge Held war bald entschlossen, ihm zu begegnen. Er stieg bewaffnet ins wilde Waldgebirge hinauf, bezwang den Löwen, warf sich sein Fell um und setzte den Rachen als Helm auf. Das ganze Land bewunderte diese Tat, und der Thebanerkönig Kreon gab dem Jüngling, um sein Verdienst zu ehren, seine Tochter Megara zur Ehe. Die Götter selbst beschenkten den Siegreichen. Hermes hing ihm ein Schwert um, Apoll wählte erlesene Pfeile, Hephaistos einen goldenen Köcher und Athene einen Harnisch.